you know it all. See my distant relatives salute. They say it's easier to wheel if you never tell the truth. What you can notice, you won't have to wait for. Searching out much better things to do. Shout out loud, appointments getting made. Now I'm seeing all the details and the display. What you could notice, you won't have to wait for today. May not be coming back, and you won't have to wait long. And I'll do the same. What you could notice, you won't have to wait for today. May not be coming back, and you won't have to wait long. And I'll do the Das war wie immer der Countdown für den Sunday Service. Heute gibt es neue Musik von Mariona Death Squads. Actress sind dabei, dann Eleni Mandel. Es gibt Neues von den Hidden Cameras, von Sharon Jones and the Dap Kings. Außerdem neue Singles von den Wild Beasts, von We Are Scientists und noch so einiges weitere hier in dieser Sendung. Los ging es gerade eben mit White Denim. Die Band kommt, wenn ich mich richtig entsinne, aus Austin, Texas und hat im Herbst 2013 mit Corsicana Lemonade eine neue Platte veröffentlicht. Die ist relativ rockig geworden. Lediglich zwei Tracks da drauf wurden produziert von Jeff Tweedy von Wilco, die auch ein bisschen poppiger sind. Einen davon hörten wir gerade eben. Der hieß A Distant Relative Salute. Mit Jeff Tweedy und Wilco geht es auch weiter mit der nächsten Band, und zwar sind das Real Estate, die kommen aus New Jersey, bringen demnächst mit Atlas ihr drittes Album raus, und das wurde produziert in dem Heimstudio von Wilco, und ja, das hört sich dann so an, Talking Backwards, schon mal hier die erste Single von Real Estate. Talk for hours. Backwards, ein Track von Real Estate, dessen Kopf übrigens Matt Mondenile heißt, der im letzten Jahr mit den DuckTales eine wunderschöne Platte veröffentlicht hat. Jetzt mit Real Estate, seinem anderen Projekt, demnächst mit Atlas, wie gesagt. Das neueste Album am Start erscheint im Februar und das Ganze aufgenommen in dem Loft Studios von Wilco, die Band um Jeff Tweedy und zwei seiner Mitstreiter, seine Wilco-Mitstreiter, nämlich Patrick Sansone und John Stirrett. Die haben noch ein anderes Projekt laufen, nämlich The Autumn Defense. Da erscheint gerade jetzt das fünfte Album, Fifth betitelt, sinnigerweise. Und die ist wirklich sehr schön geworden, die Platte. Hör selbst mal rein, hier der Track None of This Will Matter. Used to know. Wie nennt man solche Musik? Contemporary Rock? Wahrscheinlich ein bisschen zu böse ausgedrückt. Das waren The Autumn Defense mit ihrem Track None of This Will Matter. Vom Album Fifth, wie gesagt, John Stirrett und Patrick Sansone. Ansonsten bei Wilco mit dem Brötchen Dean unterwegs. Hier mit ihrem Nebenprojekt The Autumn Defense mit der wundervollen Platte. Fifth heißt diese, die musikalisch klingt. Natürlich immer so ein bisschen Wilco-lastig, aber auch Big Star und Alex Chilton kommen hier raus. Aber auch manchmal bei einigen Tracks ein bisschen Teenage Fanclub Flair, zumindest was die letzteren Teenage Fanclub Tracks, Alben, Songs etc. betrifft. Noch ein Song hier von The Autumn Defense. Da heißt er This Thing That I've Found. What is this thing that I found? And can I handle it? All of those girls that used to come around, yeah, they don't hold a candle to it, yeah. Yesterday Thing That I've Found. The Autumn Defense hörten wir. Der Track vom neuesten Album Fifth. Wirklich eine sehr, sehr runde Geschichte. Der Track gerade schon ein bisschen mit Sommer-Feeling-Hit-Atmosphäre dabei. Auch die nächste Band kommt aus den USA. Das sind die Painted Palms. Eigentlich verwunderlich, dass ich hier so viele Musik aus den USA spiele. Verwunderlich, weil, wenn ich mich erinnere, früher gab es hier, gibt es immer noch so einen Plattenladen in Hamburg, Rough Trade Records. Hatte früher seine Platten sortiert nach englische Releases und amerikanische Releases und ich habe einfach nur bei den englischen Platten geguckt, weil irgendwie so schrammelt Gitarrenpop und so, das war genau meine Geschichte. Und ich weiß noch genau, da lief irgendwie, das muss so 92 gewesen sein, von Yula Tango, May I Sing With Me, auf dem Plattenteller für alle zu hören, die im Laden waren, und ich fand es total super und fragte dann Michael Ruff, den Besitzer von Ruff Trade, wer denn das sei. Mit seiner mürrischen Art meinte er Yula Tango natürlich, und ich guckte dann unter J und unter Y und unter I, wo auch immer man Yula Tango vermuten würde. Natürlich bei britischen Bands waren die für mich dann irgendwie schon britisch klang, und ich bei den amerikanischen Sachen, da waren nur so Punk und SST und so, habe ich natürlich nie geguckt. Und als ich dann mal, die finde ich nicht, meinte er nur so noch mürrischer, da musste man bei den amerikanischen Sachen gucken, ey. Naja, und jetzt spiele ich hier viel Amerikanisches im Radio. Schon ziemlich erstaunlich eigentlich, ne? Also es geht weiter mit den Painted Palms, einer Band aus San Francisco. Die machen schönste Popmusik auf ihrem neuesten Album Forever. Hier ihr Track Spinning Signs. Und ihr Track Spinning Signs. Die beiden, Reese Donohue und Christopher Prudhomme, sind nicht Geschwister, sondern Cousins. Auch selten genug, dass Cousins zusammen Musik machen. Haben ihre Zelte in San Francisco aufgeschlagen und hier ihr Debütalbum veröffentlicht. Eine schöne Platte, die feinsten 60s Pop bietet, der aber nicht nach 60s klingt von der Produktion her, sondern eher modern. Trotzdem aber das Feeling dann doch ganz gut verbreitet hier. So, genug mit Musik aus den USA. Jetzt geht's weiter mit Schrammelpop aus Leeds. Das liegt bekanntlich in England. Und für alle Amerika-Hasser und England-Fans geht jetzt sicherlich die Sonne auf. Low Talker heißt eine frische EP von dieser blutjungen Band, die bisher, glaube ich, erst ein, zwei Singles veröffentlicht hat. Hier kommt ihr Track Where I Come From. Where I come from, I see how I want to feel. come from? Das fragen sich hier Menace Beach. Ich kann es Ihnen antworten, Sie kommen aus Leeds. Tja, und da, wie gesagt, die Band noch ganz frisch auf der Welt, etwas länger schon, gibt es die Wild Beasts. Auch die kommen da oben aus der Ecke, nicht direkt Leeds, sondern aus Kendal. Das muss ganz in der Nähe liegen, nicht weit weg, schätze ich mal, oben in Nordengland. Und die veröffentlichen demnächst mit Present Tense ihr viertes Album. Daraus gibt's ab Freitag die erste Single, der Opener sozusagen, Wanderlust hier von den Wild Beasts. Trouble. I see you. Don't lift your lids up to my nose. It's too late. My heart's already seen your smile. Look what you're doing. Can't you see? Were I a blossom, I would be falling down from the tree, right into trouble, trouble, trouble, trouble, trouble, trouble, trouble, trouble. Now wait a minute, just let me catch my breath. You're talking, but I'm not quite listening in yet. You get me in trouble. If only I allow myself to fall, you get me in trouble. If only I open my senses up to it all. Den Sunday Service und das gerade eben war Sarah McFarlane, eine Jazzsängerin, die mit If You Knew Her gerade eben ihre zweite Platte veröffentlicht. Die erscheint bei Brownswood, dem Label von Jules Patterson. Auch ihr Debütalbum ist dort schon erschienen, vor 2-3 Jahren darf das gewesen sein. Und gerade eben war sie zu hören mit You'll Get Me In Trouble. Sie erzählt eigene Geschichten, die sie in so einem ganz alten Jazz-Stil sozusagen musikalisch wiedergibt, in Tradition alter Jazzsängerin wie Billie Holiday und anderen. Und von ihr noch ein Track, und zwar der Song Angie Lala. my love for Jay, my pleasant space, secret life. Where have you been all my life? Where have you been all my life? This house of jade, this pleasant space, secret life, secret life. This house of jade, this pleasant space, secret life, secret life, secret life. Das war Sarah McFarlane, oder McFarlane heißt sie dann, glaube ich, zusammen mit Leron Thomas, der sie hier als Sänger mit begleiten durfte bei diesem Track Angie La La. Angie La La, übrigens eine Coverversion, das Original kommt von einer gewissen Nora Dean, eine Nummer, die eher so nach jamaikanischem Reggae klingt, mit ganz viel weirden Psychedelic-Einschlag. Also wahnsinnig großartiger Track. Hier diese angejazzte Version, dann doch, sag ich mal, nicht ganz so spannend wie das total weirde verrückte Original. Wenn ihr das mal irgendwie zu fassen kriegen solltet, kann ich euch nur empfehlen. Der Track gerade eben von Sarah McFarlane von ihrem neuesten Album If You Knew Her. Wo wir gerade schon mal so schön eingegroovt sind, grooven wir weiter mit Sharon Jones and the Dap Kings und ihrem Track People Don't Get What They Deserve. Nobody could hold me. Hold me. And cheaters will fail. That's what we all learn. Cheaters never prosper. Now there is a man who was born with a fortune. A hard day's work he's never done. Living on easy street. He lives from the sweat of other men's labor. Das war Sharon Jones und ihre Dap Kings. Der Track People Don't Get What They Deserve. Sie tut sich hier als Sprachrohr für viele auf ihrem neuesten Album Give the People What They Want. Sharon Jones, eine großartige Soul-Sängerin aus New York. Die nächste Band ist relativ frisch auf der großen Bühne, und zwar Marijuana Death Squads. Die haben im letzten Jahr eine Single veröffentlicht, Top Down hieß sie. Damals als Gastsängerin war Jenny Linek von Polisa mit dabei. Großartiger Track, jetzt erscheint das Debütalbum von Marijuana Death Squads, das heißt Oh My Sexy Lord. Und was total komisch ist, dieser großartige Track von einem Jahr, dieser Top-Down, diese Single, die ist auf diesem Album gar nicht drauf. Stattdessen gibt es hier eine ziemlich krude Mischung, die ich fast schon als Crossover bezeichnen würde. Wir hören mal rein, hier kommen sie mit Stacks. I love you. starker Tobak hier von Marihuana Death Squads. Ihr Track, gerade hieß es Stacks und das Ganze vom Album Oh My Sexy Lord. Ich kann mir mal vorstellen, dass Leute wie Rage Against the Machine solche Musik machen würden, wenn sie denn noch Musik machen würden. Aber so von der Art her, glaube ich, wären sie in der Neuzeit mit so einem Sound angekommen. Denn da verbergen sich nicht irgendwelche Leute von Rage, sondern Ryan Olsen, der ist Produzent, und dann als Sänger Isaac Gale. Die beiden sind der Kernpunkt von Marihuana Death Squads und haben dann so ein loses Kollektiv an Leuten um sich herum versammelt. Dabei sind Ben Iwasku, heißt er, glaube ich, und Drew Christofferson. Die sind beide ansonsten Schlagzeuger bei Polisa. Auch deren Sängerin Jenny Linek soll mit dabei sein. Justin Vernon von Bon Iver, Matt Sweeney von Chavez und auch David Yao von Jesus Lizard und wahrscheinlich noch diverse andere Buddies, die hier und da mal kurz Hallo gesagt haben bei den Aufnahmen zu diesem Album. Ich finde es sehr streitbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die das großartig finden und Leute, zu denen ich dann eher gehöre, die sich wirklich kopfschüttelnd fragen, was soll diese Musik mir sagen? Ehrlich gesagt kann ich da nicht so richtig viel mit anfangen, aber vielleicht da gerade der richtige heiße Scheiß. Deshalb noch ein Track davon, Marihuana Death Squads mit ihrem Track 893. Eight. 9-3, ein Track von Marihuana Death Squads vom Album Oh My Sexy Lord. Von so viel Düsternis kann ich mich gar nicht befreien. Auch der nächste Track ist eher ruhig und getragen und kommt von Buren und der Club of Gore, einer Band aus Mülheim an der Ruhr, die auch schon seit über 20 Jahren Musik macht. Damals angefangen eher auch so im Heavy-Metal-Umfeld, inzwischen eher bei Ambient-Sounds seit Jahren zu Hause, manchmal auch ein bisschen angejazzt. Das neueste Album heißt Piano Nights und hier kommen Buren mit ihrem Track Ganz leise kommt die Nacht.